Auch innerhalb der deutschen Wehrmacht leisteten österreichische Soldaten und weibliche Heeresangestellte Widerstand. Die Operation Radetzky, geleitet von Major Karl Sokol, bewahrte Wien vor großen Zerstörungen und Verlusten an Menschenleben. Sokol hatte seine Ausbildung an der Theresianischen Militärakademie bekommen und wurde nach dem sogenannten Anschluss als Offizier in die deutsche Wehrmacht übernommen. Wegen seiner Beziehung zu der Tochter eines Industriellen, deren Mutter Jüdin war, wurde er von einer Panzerelite-Einheit zur Infanteriestrafe versetzt. Nach einer Kriegsverletzung kam er nach Wien als Ordonnanzoffizier zum stellvertretenden Generalkommando des 17. Armeekorps in Wien. Dessen Sitz war das ehemalige Kriegsministerium am Stubenring. Hier war Sokol schon 1944 an der Operation Walküre beteiligt, die vom deutschen Oberst Klaus Schenk Graf von Stauffenberg geleitet wurde. Wäre dieser Umsturzplan geglückt und der Krieg zu diesem Zeitpunkt beendet worden, hätten vielleicht 5 Millionen Menschen nicht sterben müssen. Das Attentat auf Hitler misslang aber, und die Operation Walküre wurde verraten. Die enttarnten Verschwörer ließ Hitler auf besonders grausame Art hinrichten. Sokol blieb unentdeckt. Im Jänner 1945 erhielt Sokol den Auftrag, Pläne für die Zerstörung Wiens auszuarbeiten. Die sowjetischen Truppen sollten, falls sie Wien eroberten, nur verbrannte Erde bekommen. Solche Pläne gab es für alle Städte im Reichsgebiet. Sokol beauftragte seine engsten Vertrauten damit, Informationen darüber zusammenzutragen, wo die Stadt am verwundbarsten war, über Bahnen, Straßen, Brücken, Flugabwehr, Elektrizitätsanlagen, Gaswerke, die Ölraffinerie, Fabriken, Lebensmittellager, Brotfabriken, die Wasserversorgung. Es zeigte sich, dass Wien außer der Hochquellenwasserleitung nur über 14 Brunnen verfügte. Würden die Sowjets die Wasserzufuhr unterbinden, wäre Wien in 10 Tagen verdurstet. Sokol ging zum deutschen Regierungskommissar Delbrügge und bat ihn, Hitler zu überzeugen, dass Wien nicht zu halten war und deshalb zur offenen Stadt erklärt werden sollte. Ohne Erfolg. Sokol wollte Wien das Schicksal Budapests ersparen. Die Schlacht um Budapest hatte mehr als 3 Monate gedauert und fast 130.000 Soldaten und 38.000 Zivilisten und Zivilistinnen das Leben gekostet. Sokol hatte aber auch die Moskauer Deklaration von 1943 im Sinn. Die alliierten Staaten, die gegen Hitlerdeutschland kämpften, hatten erklärt, dass nach dem Sieg über Deutschland Österreich als souveräner Staat wiedererrichtet werden sollte. Österreich wird aber auch daran erinnert, dass es für die Teilnahme am Kriege an der Seite Hitlerdeutschlands eine Verantwortung trägt, der es nicht entrinnen kann. Und dass anlässlich der endgültigen Abrechnung Bedachtnahme darauf, wie viel es selbst zu seiner Befreiung beigetragen haben wird, unvermeidlich sein wird. Am 19. März erließ Hitler den Befehl, alle militärischen Verkehrs-, Nachrichten-, Industrie- und Versorgungsanlagen, die sich der Feind nutzbar machen könnte, zu zerstören. Nun weihte Sokol 15 gleichgesinnte Offiziere in seinen Plan ein. Ihre Einheiten sollten die Sprengladungen legen. Doch wenn Sokol das Codewort Radetzky ausgeben würde, sollten sie die Sprengladungen entschärfen, anstatt sie zu zünden, und einen Aufstand gegen die Nationalsozialisten beginnen. Sokol nahm auch Kontakt zu einer zivilen Widerstandsgruppe auf, die sich O5 nannte. Der 5. Buchstabe des Alphabets ist E, O5 bedeutete also Ö, wie Österreich. Diese Gruppe mit Mitgliedern aus verschiedenen politischen Richtungen hatte Waffen gesammelt und hielt sich für einen Aufstand bereit. Sokol beauftragte Oberfeldwebel Ferdinand Kaes, Kontakt mit den sowjetischen Truppen aufzunehmen. Mit dem Obergefreiten Johann Reif als Fahrer fuhr Kaes am 2. April über den Semmering, wurde von sowjetischen Soldaten gefangen genommen und ins Hauptquartier nach Hochwolkersdorf gebracht. Dort konnte er Sokols Vorschläge überbringen. Die SS-Truppen, die Wien verteidigten, würden den Angriff aus Süden erwarten. Daher sollten die Sowjettruppen Wien umgehen und von Westen her angreifen. Dort würden Sokols Radetzky-Alarmgruppen den Verteidigungsring öffnen. Er überbrachte die Bitte, die Hochquellenleitung nicht zu unterbrechen und die Amerikaner zu ersuchen, Wien nicht mehr zu bombardieren. Die Russen nahmen den Vorschlag an. Käs und Ralf gelang es, mit der Antwort wieder nach Wien zu kommen. Sokol schaffte es inzwischen tatsächlich, dass seine Alarmgruppen den westlichen Abschnitt des Verteidigungsrings übernehmen konnten. In der Nacht vom 5. auf den 6. April stiegen dann wirklich die roten Leuchtkugeln über den Hügeln des Wienerwalds auf, als Zeichen, dass die russischen Truppen bereit waren. Sokol ließ mit Grünen antworten. Die Radetzky-Abteilungen setzten sich in Marsch. Sokols Leute übernahmen das Gebäude des Wehrkreiskommandos 17. Sokol selbst ging allein zum Hauptquartier der kommunistischen Widerstandsgruppe, um auch sie zur Teilnahme am Aufstand zu bewegen. Sein Onkel, ein Kommunist, hatte den Kontakt hergestellt. Sokol wollte, dass die Sowjettruppen von Vertretern der gesamten Wiener Bevölkerung empfangen wurden. Als Sokol ins Hauptquartier am Stubenring zurückkehren wollte, fing ihn Käs ab und teilte ihm mit, dass die Operation verraten war. Major Karl Biedermann war von einem Untergebenen an die SS verraten worden. Im Verhör hatte er die Operation Radetzky preisgegeben und das Codewort verraten. Daraufhin war eine SS-Abteilung mit dem Codewort Radetzky ins Hauptquartier der Verschwörer eingedrungen und hatte sie verhaftet. Sokol flüchtete im Auto vor der SS, durchbrach die Front und gelangte mit einer weißen Parlamentärsfahne zur Roten Armee in Purkersdorf. Er überzeugte die Offiziere, dass der Aufstand wegen Verrats nicht durchgeführt werden konnte, und brachte ihnen noch Informationen über die Aufstellung der deutschen Truppen. Der Kommandeur glaubte ihm und versprach noch einmal, die Wasserzufuhr nicht zu unterbrechen. Sokol konnte wieder nach Wien zurückkehren. Obwohl der Aufstand misslungen war, konnten die Sowjettruppen ohne viel Widerstand über Klosterneuburg nach Wien vordringen, denn der Kommandeur der 6. SS-Panzerarmee hatte die Radetzky-Truppen abgezogen, weil er nicht mehr sicher sein konnte, welchen Truppenteilen er noch vertrauen durfte. Meldegänger der U5 lotsten die Sowjettruppen an Artilleriestellungen und Panzersperren vorbei. Sokols Leuten gelang es auch, die Telefonverbindung des Hauptpostamts abzuschneiden, was den Wehrmachtstruppen die Kommunikation erheblich erschwerte. Auch die Zerstörung der größten Brotfabrik wurde verhindert. Ob die Reichsbrücke, die einzige Donaubrücke, die nicht gesprengt wurde, von Sokols Radetzky-Gruppe, von der U5 oder von der Roten Armee gerettet wurde, ist nicht mehr zu klären. Möglicherweise wurden die Zündkabel auch mehrmals entfernt und von den deutschen Truppen wieder angebracht. Insgesamt dauerte die Schlacht um Wien nur 8 Tage. Der sowjetische Marschall Tolbuchin schätzte, dass ohne die Tätigkeit der Widerstandsgruppen 70.000 Menschen mehr ihr Leben verloren hätten. Wien wurde nur zu 13% zerstört. Nicht zuletzt, weil auch die amerikanischen Bombardements eingestellt worden waren. Dass die Alliierten Österreich nicht als einen Feind, der besiegt wurde, sondern als ein Land, das befreit wurde, behandelten, das ist den österreichischen Widerstandskämpfern und Widerstandskämpferinnen zu danken. Nicht zuletzt den Menschen um Karl Sokol.